Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Einen einzigen Trost habe ich in jener Gegend immerhin gefunden. Unzählige Männer und Frauen, Reiche und Weltleute, haben um Christi willen alles verlassen und das weltliche Leben aufgegeben. Sie nennen sich kleine Brüder und kleine Schwestern. Schreibt der Franzose Jacques de Vitry in einem Brief an seine Freunde. Er schildert ihnen die Eindrücke seiner Italienreise im Sommer 1216. Auf dem Rückweg von Rom lernt der Bischof in Mittelitalien die noch junge Bewegung um einen gewissen Franziskus aus Assisi kennen. Ein Tagelöhner ohne festen Wohnsitz, der durchs Land zieht und Besitzlosigkeit und Liebe zur Schöpfung predigt. De Vitry ist beeindruckt. Diese nun sorgen sich in der Tat nicht um zeitliche Güter, sondern bemühen sich mit glühender Leidenschaft und brennendem Eifer um das Heil der Seelen. Am Tag kommen sie in die Städte und Dörfer, sprechen den Menschen zu Herzen und gehen der Arbeit nach. Nachts kehren sie dann an einsame Orte zurück, wo sie sich dem Gebet hingeben. Das ist ja schon etwas Bemerkenswertes, dass man schon 2 Jahre nach seinem Tod für Franziskus eine solche Grabeskirche baut. Diese Kirche ist ein Zeugnis für die Wirkungsgeschichte seines Lebens, dass sein Leben eine religiöse Großbewegung entfacht hat. Der Papst legt den Grundstein hier 1228, 2 Jahre nachdem Franziskus gestorben ist. Erst 1818 hat man das Grab hier unten ausgegraben, freigelegt und zugänglich gemacht. 800 Jahre nach den Beobachtungen des Bischofs führt Franziskanerpater Thomas Freidel eine deutsche Gruppe durch die gewaltige Basilika in der umbrischen Hügelstadt. Sie ist dem Habe nichts mit den revolutionären Ideen gewidmet, weil er durch seine Radikalität den Glauben erneuerte. Andächtig bestaunen die Pilger im prunkvollen Altarraum der Unterkirche die kraftvollen und farbenfrohen Wandmalereien, die die Kindheitsgeschichte Jesu dokumentieren. Es ist allein schon was Besonderes gewesen, dass man hier das Weihnachtsgeschehen so großformatig gemalt hat. Weihnachten hatte damals noch nicht den Stellenwert im Bewusstsein der Menschen wie später. Franziskus bringt diesen Aspekt stärker zur Geltung, der Blick auf die Menschwerdung Gottes. Auf der linken Seite hier der Passionszyklus, also Christus geht den Weg durch Leiden und Tod hindurch in Auferstehung und Leben. Und in der Mitte steht der Altar, wo wir die Eucharistie feiern und Christus in der Gestalt des Brotes gegenwärtig ist inmitten der Menschen. Also diese 3 Zeichen, Krippe, Kreuz und Altar, hat man hier ganz bewusst in den Blick gerückt, weil in diesen 3 Zeichen begegnet Franziskus Gott in ganz persönlicher Weise. Und zwar einem Gott, der vielleicht ganz anders ist, als er das bis dahin gedacht hat. Ein Gott, der auf Macht und Größe verzichten kann, der sich klein macht für die Menschen und sich hingibt für sie. Es ist die Morgenröte unserer Epoche. In Italien entstehen die ersten Stadtrepubliken. Das durch Handel und Handwerk reich gewordene Bürgertum gewinnt an Einfluss und macht Klerus und Adel die Vormachtstellung streitig. In diese neue Zeit hinein wird 1181 Franziskus geboren, Sohn des reichen Tuchhändlers Pietro Bernardone. Ich lebte 20 Jahre lang, als ob es Christus nicht gäbe, kommentiert er seine Jugendjahre. Schon früh tritt er in das Geschäft des Vaters ein, genießt daneben in vollen Zügen das heitere Leben, die Feste mit Freunden und träumt von einer Ritterkarriere. Daraus wird nichts. Bei seiner ersten Erfahrung mit Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia gerät Franziskus in Gefangenschaft. Erst 1 Jahr später kommt er frei und kehrt krank nach Hause zurück. Da ist er nicht mehr derselbe. Das unbeschwerte Leben hat für ihn seinen Reiz verloren. Er bevorzugt die Einsamkeit, sucht Klarheit für sich und sein Leben, wendet sich an Gott. So oft er kann, stiehlt er sich aus der Stadt. Bei einem dieser Streifzüge trifft er auf Leprakranke. Sie sind aus den Orten verbannt, weil ihre unheilbare Krankheit als Strafe Gottes gilt. Auch Franziskus ist ihnen bisher aus dem Weg gegangen. Jetzt nimmt er sie erstmals als Menschen wahr. Gott selbst hat mich zu ihnen geführt und in der Begegnung mit ihnen ist meine Liebe erwacht. Beschreibt er das Ereignis in der Rückschau. Es wird für ihn zum Wendepunkt, gemeinsam mit einem weiteren Erlebnis. In einer heruntergekommenen Landkapelle offenbart sich ihm Gott auf Augenhöhe. Nicht als erhabener Weltenherrscher, sondern als dessen Sohn, der sich für die Menschen opfert, erklärt Franziskanerbruder Thomas, der in Assisi deutschsprachige Pilger betreut. Es ist auch ganz wichtig, das in dieser Reihenfolge zu sehen. Also er begegnet den Aussätzigen, die waren ja die große Problemgruppe der Gesellschaft damals, wo es ihm zum ersten Mal im Leben gelingt, eine Grenze zu überschreiten, sich dieser Menschen zu widmen, herauszugehen aus diesem Egoismus, aus diesem Fixiertsein auf sich selber und dazu dann die spirituelle Dimension, dass ihm dann bewusst wird, also dieser gestorbene und auferstandene Christus, der mir hier an diesem byzantinischen Tafelkreuz entgegentritt, der ist ein lebendiges Gegenüber, der ist eine Wirklichkeit für mein Leben. Ausgehend auch von dieser Frage, die er zunehmend stellt, wo geht's mit mir hin in meinem Leben oder im religiösen Sinn ausgedrückt, was willst du Gott, dass ich tun soll im Leben? Die Biografen später drücken es dann so aus, dass das Kreuz zu ihm spricht und ihm den Auftrag gibt, die Kirche wieder aufzubauen. Auch Franziskus nimmt den Auftrag zunächst wörtlich und setzt eigenhändig die Kapelle San Damiano instand. Er weiß nun, was er will. Die Fußspuren Jesu, die Freiheit leerer Hände, lebendiger Glaube, Hoffnung für alle, Liebe zu Menschen und Geschöpfen sind mir das Maß, nicht Normen und nicht der Schein. Franziskus wagt den Sprung in die Armut, verschenkt, was er hat und verzichtet auf sein Erbe. Gegen den Willen des Vaters, der die Wandlung des Sohnes nie akzeptiert. Unbeirrt tastet er sich vor in sein neues Leben. Mal lebt er als Einsiedler in den umliegenden Wäldern, mal in einer Klostergemeinschaft. Er pflegt Aussätzige und baut weitere Kapellen auf, darunter die Portiuncula unterhalb seiner Heimatstadt, die seine Zufluchtsstätte wird. Hier begreift er, dass es seine Aufgabe ist, die Baustelle Kirche, die selbst nicht mehr daran glaubt, dass sich die Botschaft Jesu konkret leben lässt, umzukrempeln. Also es geht um eine neue Form von Kirche sein, vor allem unter dieser Akzentuierung der Nachfolge in Armut und Demut, der Verkündigung und der ganz persönlichen Gottesbeziehung. Da ist er ja auch ein Kind seiner Zeit. Man kann das ja sehr schön beobachten, dann beim Übergang vom romanischen zum gotischen Baustil. Die romanische Kirche als Festung und Burg, in die ich Zuflucht nehme. Die gotische Kirche als der Ort, wo das Licht hereinkommt und wo der Einzelne dann an Bedeutung gewinnt. Die gotische Kirche baut kleine Seitenkapellen an für das individuelle Gebet, für die persönliche Seelsorge. Der Einzelne wird wichtig. Die Entscheidung, die Kutte des Wanderpredigers zu tragen, hat Franziskus für sich getroffen. Doch schon bald stoßen Gleichgesinnte zu ihm, Männer aus allen Gesellschaftsschichten, die, wie er, ihren Alltag hinter sich lassen und als Tagelöhner ohne festen Wohnsitz ihren kargen Lebensunterhalt verdienen wollen. Um allerdings auch das Wort Gottes verkünden zu dürfen, brauchen die Gefährten die Erlaubnis vom Papst. Sie gehen nach Rom. Dort erkennt Innozenz III., dass diese junge Bewegung der Kirche neue Impulse geben kann. Einer Kirche, die nur noch für Macht, Reichtum und Gewalt steht, die ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Trotzdem kann der Papst sicher sein, dass Franziskus den Klerus nicht an den Pranger stellt, so Bruder Thomas. Er kritisiert schon, aber eben dadurch, dass er selber anders lebt. Es geht ihm um die Grundhaltung des Dienens, des Minderseins, des Verzichtes auf Macht, weil Gott selber das getan hat. Und wenn er seinen Orden dann Minderbrüder nennt, die Bezeichnung Franziskaner ist eigentlich falsch, er hätte nie gewollt, dass man sich nach ihm benennt, dann ist genau das damit gemeint. Die Brudergemeinschaft, die nicht in der Abtei oder im Chorherrenstift getrennt lebt, sondern die in der Stadt unter den Menschen lebt, die von ihrer Arbeit lebt und die ein glaubwürdiges Zeugnis gibt. Und das ist eben das Bemerkenswerte, dass es ihm gelingt, seine Bewegung in die Kirche zu integrieren, in diese Kirche, die er als Baustelle erlebt, einsturzgefährdet, erneuerungsbedürftig. Arm an Dingen und reich an Leben sein. Will auch Chiara Favorone, die erste Frau, die sich 1210 der Bewegung anschließt. Sie begibt sich jedoch nicht auf Wanderschaft, sondern gründet in San Damiano einen Frauenorden ohne Klausur. Die Clarissen führen ein offenes Haus für Herbergsuchende und verdienen sich den Lebensunterhalt oben in der Stadt. Anfangs begegnet man Franziskus mit Skepsis. Doch nach und nach bekommt er immer mehr Zulauf. Die Menschen spüren seine Aufrichtigkeit und bewundern ihn für seinen radikalen Lebensstil. Vor allem aber berühren und begeistern seine schlichten Worte und anschaulichen Bilder, mit denen er das Evangelium erklärt und was er unter wahrer Freude versteht. Ich kehre von Perugia zurück und komme in tiefer Nacht hierher, zur Winterszeit. Schmutzig, mit gefrorener Kutte und blutenden Schienbeinen, und muss in Schmutz, Kälte und Eis lange an der Pforte klopfen, bis ein Bruder kommt. Nach dem Namen gefragt, werde ich unfreundlich behandelt und im Dunkeln draußen stehen gelassen mit den Worten: »Geh weg! Du bist ein Einfacher und Ungebildeter. Wir sind so zahlreich und so, dass wir dich nicht brauchen.« Beim erneuten Klopfen schickt er mich ins Hospital der Kreuzträger. Ich sage dir, wenn ich meine Geduld nicht verliere und nicht aggressiv werde, liegt darin die wahre Freude, echte Tugend und das Heil der Seele. Regelrecht revolutionär ist sein Blick auf die Schöpfung. Seitdem Franziskus hauptsächlich im Freien lebt, in Wäldern und Höhlen schläft und seinen Lebensraum mit den Tieren teilt, sind alle Geschöpfe, selbst die Elemente, für ihn zu Brüdern und Schwestern geworden, so Bruder Thomas. Im Gegensatz zu anderen Sichtweisen, die verbreitet waren, sieht Franziskus die Schöpfung als etwas Positives, Gutes. Also nicht, die Welt ist schlecht, verführt uns zum Bösen, lenkt uns ab vom Wesentlichen, sondern nein, die Schöpfung ist gut, weil sie von Gott kommt und auch wieder zu ihm zurückführt. Und das hat Konsequenzen für die ganze Sichtweise von Gott, Welt und Mensch. Für uns, für unseren Umgang mit der Schöpfung, für uns Menschen, die wir selber Teil der gesamten Schöpfung sind, wie wir sie bewahren, wie wir sie erhalten und wie wir mit ihr umgehen. Dreimal am Tag hallen auch heute die mächtigen Kirchenglocken der Franziskusbasilika durch die Gassen der Hügelstadt und über das weite Tal. Sie fordern auf, innezuhalten zum Gebet. Was viele nicht wissen, Franziskus bringt diesen Brauch von einer Reise nach Ägypten mit. 1219 schließt er sich dem 5. Kreuzzug an, nicht um gegen die Ungläubigen zu kämpfen, wie die Kirche es fordert. Er besucht den Sultan, will ihn von der Botschaft des Evangeliums überzeugen und Frieden stiften. Franziskus kehrt unverrichteter Dinge zurück. Und doch hat die Friedensmission Spuren hinterlassen, erklärt Bruder Thomas. So spricht man bis heute von einem franziskanischen Weg des interreligiösen Dialoges. Denn er überwindet auch hier trennende Grenzen. Und das vereint die Menschen hier um Franziskus. Er ist die Figur, die über die Religionen hinweg für die Grundhaltungen steht, die eigentlich jedem vernünftigen Menschen auf der Welt wichtig sein sollten. Die Verbindung zu Gott, der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Und das ist natürlich gerade in neuerer Zeit wieder sehr stark in den Blick geraten. Der Herr hat mir Brüder gegeben. Ich habe sie mir nicht gesucht. Wird Franziskus auf dem Totenbett zitiert. Da ist er längst Opfer seines Erfolges. So muss er regelrecht darum kämpfen, am 3. Oktober 1226 in seiner Porciuncula-Kapelle sterben zu dürfen. Denn mittlerweile geht die Zahl der Franziskaner in die Tausende. Für die römische Kurie ein willkommener Anlass, Franziskus zu zwingen, feste Strukturen und Regeln für seinen Orden zu akzeptieren. Immerhin kann der Erneuerer durchsetzen, dass seine Franziskaner heimatlose Wanderbrüder bleiben dürfen oder, wie Bruder Thomas es nennt, mobile Einsatztruppe für den Glauben. Es ist vielleicht auch das Bleibende, dass Franziskus immer eine Herausforderung bleibt an der es sich immer wieder neu zu orientieren gilt. Und wo man nie jetzt sagen kann, endgültig, jetzt haben wir es kapiert, jetzt haben wir es geregelt, sondern immer wieder neu sich die Frage zu stellen, wie gestalten wir unser Leben, welche Akzente setzen wir, was tun wir, das muss immer wieder neu gefragt werden und immer wieder neu auch an dem ausgerichtet werden, was Franziskus wichtig war. Bei mir war es kein Blitz, der mich getroffen hat. Es waren kleine Schritte. Die Frage nach dem Leben, nach dem Sinn, war das alles? Was soll das? Ich habe begonnen, mich da näher damit zu beschäftigen und auch dann noch zu fragen, wenn es einen Gott gibt, ja, wo ist er denn? Und ich habe Gott dann wahrgenommen, viel mehr wahrgenommen, als ich ihn nicht mehr ausgeschlossen habe. Denn letztendlich ist es so, ich kann ja Gott gar nicht in mein kleines Leben aufnehmen. Es ist er, der mich aufnimmt, letztendlich. Auch wenn ich es nicht fassen kann, ihn nicht fassen kann. Wenn das Theologiestudium es ihm erlaubt, wandert Martin Hofer vom Franziskanerkonvent oben in Assisi durch Olivenhaine hinunter zum stillen Konvent San Damiano. In dem schlichten Bau aus hellem Stein spürt der junge Österreicher noch stets den Geist seines Ordensgründers. Dabei hängt das Tafelkreuz, vor dem Franziskus Gott begegnete, heute in der Basilika Santa Chiara. Was mich bis heute sehr inspiriert an seiner Person ist, eben diese Tiefgründigkeit, mit der er gelebt hat. Er hat seine Werte wirklich gelebt, ohne Kompromisse. Noch ist Martin Hofer Postnovize. Doch für ihn stand von Anfang an fest, reines Priestersein reicht ihm nicht. Es sollte die franziskanische Ordensgemeinschaft sein. Die franziskanische Spiritualität umfasst den Menschen, die Gemeinschaft, die Einsamkeit, die Beschäftigung mit der Schöpfung, mit den Werken des Herrn, mit der Heiligen Schrift. Es ist so vielfältig. Also es gibt, glaube ich, keinen Franziskaner, der sein ganzes Leben lang in einem Konvent, in einem Kloster gelebt hat, sondern er wandert von einem Ort zum nächsten, wo er gebraucht wird, wo er hingeschickt wird. Das ist das Interessante, hinzugehen, wo mich Gott haben möchte, um dort Gott zu verkünden, dort zu leben, dort zu wirken, dort Zeugnis abzugeben, hinauszugehen, in Bewegung zu sein. Wie San Damiano, wo Franziskus seine Wanderschaft im Dienste des Glaubens beginnt, Assisi, wo er zur Welt kommt, oder die Porciuncula-Kapelle, wo er stirbt, gehört das Kloster Laverna zu den wichtigsten Stationen seines Lebens. Hier hat er in einer moosbewachsenen Felsspalte mitten in den dichten Wäldern des toskanischen Apennin die Wundmale Jesu empfangen. Die einzigen übrigens, die jemals von der katholischen Kirche anerkannt wurden. So, liebe Pilgerinnen und Pilger, der Franziskusweg ist ein Pilgerweg. Wir stehen unter einem besonderen Schutz vom heiligen Franziskus, wenn wir den Weg gehen. Er ist präsent, er ist da, er lebt in jedem Stein, in jeder Pflanze, in jedem Baum, im Weg, im Vogelgezwitscher. Das wirklich auch spüren zu lernen und zu spüren, machen wir uns da auf den Weg. Heute sind die wichtigsten Orte in Franziskus Leben durch einen Pilgerweg miteinander verbunden. Anders als auf dem Jakobusweg, auf dem Ströme von Suchenden gegen Santiago de Compostela ziehen, wandert man auf dem Franziskusweg vielerorts alleine. Durch stille Wälder, eine großartige Landschaft, vorbei an kleinen mittelalterlichen Orten und Klöstern, weiß Paula Holzer. Die Pilgerführerin aus Bozen ist vor einigen Jahren zum ersten Mal hergekommen. Und seitdem hat sie der Weg nicht mehr losgelassen. Also Franziskus begleitet mich eigentlich seit der Jugend. Er hat mich von jeher immer fasziniert. Nicht dieses Liebliche, als der er uns oft dargestellt ist, der mit den Vögeln redet und den Wolf zähmt. Natürlich, das ist auch Franziskus, aber Franziskus ist der Inbegriff für mich für ein leidenschaftliches Leben. Und er hat wirklich alle Freuden des Lebens ausgekostet und hat dann diese Wandlung aus Überzeugung gemacht. Und deshalb ist Franziskus für mich so stark. Die innere Überzeugung leben, entgegen allen Vorgaben der Gesellschaft, das tun, von dem ich überzeugt bin, das ist das Faszinierende an Franziskus. Auch 8 Jahrhunderte nach seinem Tod hat Franziskus nichts von seiner Faszination verloren, ist Leitstern für unzählige Menschen geblieben. Fratelli e sorelle, buonasera. So hat sich jetzt erstmals in der Geschichte des Christentums ein Papst nach ihm benannt. Die New Yorker Zeitschrift Time wählte ihn zum Mann des Jahrtausends. Für Italien ist er Schutzpatron. Die Friedensbewegung beruft sich auf seine gewaltlose Geschwisterlichkeit. Die südamerikanische Befreiungstheologie lässt sich von seiner Option für die Armen inspirieren. Für sämtliche Religionen ist er aufgrund seiner Dialogbereitschaft Vorbild. Vor allem findet auch die Öko-Bewegung bei ihm die notwendigen Antworten auf die Gefährdung unseres Planeten. Schließlich hat die Erfahrung gezeigt, dass auch schärfere Normen die Erde nicht retten werden. Helfen kann nur noch ein radikales Umdenken, und zwar im franziskanischen Sinne. Statt die Natur weiterhin als Selbstbedienungsmarkt voller Gebrauchsgegenstände zu missbrauchen, ist Ehrfurcht gefragt und vor allem Respekt für eine geschwisterliche Schöpfung, wie aus dem Sonnengesang des Heiligen herauszuhören ist. Gepriesen seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag und du spendest uns das Licht durch ihn. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie abgebildet, hell leuchtend und kostbar und schön. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch welches du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gepriesen seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt und trägt. Sie hörten Bruder Franz, das Licht aus Assisi, von Christiane Bülth-Campetti. Regie Frank Halbach. Technik Roland Böhm. Es sprachen Caroline Ebner, Florian Fischer und Peter Weiß. Eine Sendung von Radio Wissen.